1. Dan sagte mir einen Fluss im IT lebendigem Wasser, der Kristallklar war und direkt aus dem Throngotzen des Lambs floss, mitten durch die Hauptstrasse der Stadt. 2. Auf beiden Seiten des Flusses stand der Baum des Lebens, der Zwulfmal im Jahr Fruchtetrug, jeden Monat eine Ernte, und dessen Blätter zur Heilung der Wolke dienten. 3. Es wird dort keinen Fluss mehr geben, denn der Throngotzen des Lambs wird in der Stadt sein, und sein Diener werden im True dienen. For sie werden sein Angesicht schauen, und sein Name wird sichtbar auf ihren Sternen geschrieben stehen. 5. Es wird kein Nacht mehr geben, und sie benötigen weder Luchte noch Sonnenlicht, denn Gott, der Herr, wird sie erlüchten, und sie werden in Allewigkeit herrschen. 6. Dan sagt zu mir, dies wird sind zuverlässig und wahrhaftig, denn Gott, der Herr, der die Geister der Propheten in Spirit, hat seinen Engel gesandt, im seinen Dienern zu offenbaren, was bald geschehen muss. 7. Ich komme bald. Glückselig ist, wer die Wort der Weissagung Diocese Butch bewarten befolgt. 8. Ich, Johannes, bin dergenig, der dies als und hort. Nachdem ich es gehort und gesehen hat, fiel ich nieder, am den Engel anzubieten, der mir dies dinge sagte. 9. Docker sagt zu mir, tu das nicht. Ich bin no ein Mitnek von dir und deinen Bruden, den Propheten, so I von denen, die wert Diocese Butch bewehren. Biet o ein Gotten. 10. Weiter sagt zu mir, versiegel die wert der Weissagung Diocese Butch nicht, denn die Zeit ihrer Erfüllung ist nahe. 11. Wer unrecht tut, soll weiterhin unrecht tun, wer unrein ist, soll unrein bleiben, wer gerecht ist, soll weiterhin gerechtig keet üben, und wer heilig ist, soll sich weiterhin heiligen. 12. See, ich komme bald, und mein Lohn ist bei mir, jedem Menschen gemma seinen Taten zu Virgilton. 13. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das End. 14. Glückselig sind die Genigen, die Eiergewander reinigen, damit sie das Recht auf den Baum des Lebens erhalten und durch die Tor in die Stadt eintreten können. 15. Draußen bleiben jedoch die Hund, die Zaubra, die Unzuchtigen, die Morder, die Gottesdiener und all, die Luge Leiben und Praktizieren. 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, im Uch dies dinge für die Gemeinden zu besuchen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der Strahl und Morgenstern. 17. Der Geist und die Braut rufen, komm! Und wer es hort, soll ebenfalls sagen, komm! Wer durst hat, soll kommen, und wer es wünscht, soll das Wasser des Lebens umsonst empfangen. 18. Ich besuch jedem, der die Wort der Weissagung Diocese Butch hort, wenn jemand diesen Worten etwas hinzufügt, wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Butch beschrieben sind. 19. Und wenn jemand von den Worten des Butch dieser Weissagung etwas wegnimmt, wird Gott ihm seinen Anteil am Baum des Lebens und in der Heiligen Stadt nehmen, die in diesem Butch beschrieben sind. 20. Dergenig, der dies dinge besucht, spricht, J.A., ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. 21. Deine des Herrn Jesus sei mit allen.